Sonic, schneller als der Schall, hier und überall. Hey, hier kommt Sonic, Spaß auf Schritt und Tritt, springen hält mich fit. Schneller als der Schall, hier und überall.